Die Ausstellung entstand vor dem Hintergrund, dass ich eine Vorgängerausstellung habe, mit der ich an ungefähr 200 Orten in Deutschland war, unter anderem auch bei der Eröffnung der UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft im Bundesfamilienministerium und so weiter. Und da war der Fokus nicht auf der deutschen Kolonialzeit. Und ungewollt hat die Ausstellung dazu geführt, dass immer wieder Leute gesagt haben, alles schlimm, alles tragisch, aber sind ja die Engländer, Franzosen und so weiter. Dann habe ich gemerkt, okay, alles klar. Erste Ausstellung hat irgendwo eine Intention zwar erfüllt, aber hat dafür gesorgt, dass sich Leute auch zurückgelehnt haben. Und das musste ich mit dieser Ausstellung korrigieren. Ja, diese Ausstellung heißt ja, sicherte sich auch unser Land einen Platz an der Sonne, der lange Schatten der deutschen Kolonialzeit. Und die fängt, ne, also ich mache das jetzt wirklich in 5 Minuten, was ist die Intention und was sind die Hauptetappen, mit dem frühen Engagement der verspäteten Nation an, ne, weil wir ja ganz oft so sagen, ja, wir sind so spät dazugekommen und dann am Ersten Weltkrieg waren wir auch wieder raus, also so viel konnte man ja 30 Jahre nicht machen. Ne, das ist so das erste Ding, dass wir mit dem frühen Engagement der verspäteten Nation zeigen wollen, auch vor 1884, 85 war ja hier kein schwarzes Loch, wo Deutschland ist, sondern es gab ja einen deutschsprachigen Raum. Und wer weiß zum Beispiel, dass die erste deutsche Aktiengesellschaft über 200 Jahre vor Bismarck und Co. eine Gesellschaft war, die in den Handel mit versklavten AfrikanerInnen sozusagen investiert hat. Das ist so das erste Kapitel, wo wir aufmachen, wie entstand der transatlantische Raum, wie man der Deutsche, sei es als Schiffsmannschaft, als Sklavenhändler, als Investoren, Fugger, Wälzer und so weiter, kennen wir alle, die waren alle mit dabei. Ne? Das ist so der erste sozusagen Part, wie entsteht der Atlantik, wie entsteht der Westen quasi, lange vor der offiziellen deutschen Kolonialzeit und wie entsteht der moderne Rassismus damals auch als Absicherungsinstrument dieser gerade beginnenden ökonomischen Umverteilung. Ne? Und dann im nächsten, kein Licht ohne Schatten, da kommt dann, wie man ja schon am Pickelhaubenmännchen sieht, die offizielle deutsche Kolonialzeit. Da wurde ja heute drauf eingegangen, da brauche ich auch nicht drauf eingehen. Das sind also die klassischen 30 Jahre, die wir halt heute vor allem damit verbinden, ne? Oft halt unter Ausblendung der vielen Jahrhunderte davor. Und damals in dieser industrialisierten Phase der Kolonialzeit, und das ist wichtig, die industrialisierte Phase der Kolonialzeit baute auf dem Kapital der Jahrhunderte des transatlantischen Versklavungshandels auf. Nicht umsonst habe ich zum Beispiel Aktiengesellschaft gerade erwähnt. Die hat dafür gesorgt, dass ökonomische Logiken entstanden, die wir im Kern bis heute vielfach bestehen haben. Die Idee, ne, einer hat die Kontrolle über die industrielle Weiterverarbeitung, Veredelung und damit die Wertschöpfung und der andere ist sozusagen im besten Fall möglichst Lieferant von unverarbeiteten agrarischen und mineralischen Rohstoffen. Das wurde in der industriellen Phase der Kolonialzeit gewaltsam etabliert. Und hat, wenn man sich heutige Zoll- und Handelspolitiken anschaut, vielfach, wie gesagt, nicht durchgehend im Kern Bestand. Wir sehen natürlich auch, dass andere ehemalige Kolonialgebiete, ich meine, da ist der Fokus Afrika, aber ne, schauen wir mal nach Fernost, da wird dieses Muster, wie wir gerade sehen, aufgebrochen. Also es ist nicht für die Ewigkeit, aber bezogen auf Afrika sehr relevant. Ja, und dann, wenn wir das sozusagen durch haben die industrialisierte Phase der Kolonialzeit und ihre Logiken, ne, ökonomischen, die damals entstanden sind, muss man auch sagen, dass der Ursprung des menschengemachten Klimawandels natürlich in der industrialisierten Phase des Kolonialismus zu verorten ist. Ne, und paradoxerweise das, was man als Klimaungerechtigkeit bezeichnet, natürlich da auch entstanden ist, weil gerade unsere klimaschädliche Industrie die Mittel auch generiert, um die Folgen des Klimawandels abzufedern. Und diejenigen, die ihn historisch am wenigsten sozusagen zu verantworten haben, also ein Beispiel, der ganze afrikanische Kontinent emittiert so viel wie Deutschland, aktuell, ne? Haben aber eben nicht die Mittel, durch eben diese Industrie die Folgen des Klimawandels abzufedern. Und wenn wir also dann heute zum Beispiel über Wirtschaftsflüchtlinge kommen zu uns ins gemachte Nest und so Sachen sagen, ne, dann muss man einfach sehen, also die strukturelle Perspektivlosigkeit aufgrund einer globalen Arbeitsteilung als auch die Klimaungerechtigkeit können wir sozusagen ohne die Vorgeschichte nicht verstehen. Und ich bin keinem böse, wenn er das noch nicht wusste. Ne? Aber wenn halt man sieht, ne, was historische Voraussetzungen sind, dann sollte man halt auch, glaube ich, einen Blick auf den Migrationsrichtung auch in Richtung Europa so ein bisschen mal überdenken. Nicht wir hier in dem Raum, wir sind ja schon die Interessierten. Ich meine es breit gesellschaftlich. Und die letzten zwei, da geht es einmal, ne, das sagt die Überschrift Verdrängung und Beschönigung, warum befassen wir uns heute damit so wenig? Ne, ich habe da ein Bild, weil wir eben auch den Kontext Museum schon gehört haben. Ne? Es gibt dann so Leute, ich sage jetzt nur Humboldt-Forum, haben wir eben ja schon gehört, ne? die dann sagen, ja, Berlin oder Benin ist doch egal, ist doch die Kultur der gesamten Menschheit. Das ist natürlich schon so ein bisschen ein Ausdruck einer Verblendung, die historisch gewachsen ist. Natürlich kann der Mann jederzeit nach Benin gehen und Feldforschung machen, weil er sofort ein Visum bekommt. Und das hat natürlich mit dieser Mächteumverteilung im Laufe der Geschichte zu tun. Aber wenn jemand aus Benin, also heutiges Nigeria, seine sozusagen Vorväterskunst und auch darüber hinaus vielleicht auch Gebeine und so weiter sehen möchte, dann kommt er im wahrsten Sinne eben nicht in das Haus, das anscheinend offen ist für alle, weil im wahrsten Sinne des Wortes ein Zaun quasi vor dem Ausstellungsraum ist. Und das Letzte, also wie gesagt, es geht jetzt hier darum, einmal nur kurz die Gliederung der Ausstellung anzureißen, Sonnenplatz gesichert. Ich glaube, dass es koloniale Erbe überwinden kein Altruismus ist. Jetzt haben wir endlich mal erkannt, dass es Unrecht war und wollen es aufarbeiten, damit sozusagen sich vielleicht historisch Marginalisierte im globalen Süden als auch hier vielleicht besser fühlen oder gewertschätzt fühlen, sondern es geht um unser eigenes, ureigenes gesamtgesellschaftliches Interesse. Ja, also erstens mal ändern sich globale Mächtekonstellationen. Also diese Idee, die im 19. Jahrhundert dann wirklich ihren Peak erreichte, wir sind sozusagen mit der Zivilisierungsmission da, um die Welt sozusagen auf eine höhere Ebene zu stellen. Das wird ja die letzten Jahrzehnte sozusagen zunehmend widerlegt. Ich möchte nicht außereuropäische Dritte, die jetzt zunehmend ökonomisch an Gewicht gewinnen, romantisieren. Aber sie zeigen, dass sozusagen das koloniale Erbe und die damit verbundene Mächtekonstellation natürlich gerade auf der Kippe steht. Und innergesellschaftlich sind wir immer weniger, auch wenn, es steht natürlich in keinem Gesetzbuch mehr, aber wir sind innergesellschaftlich immer weniger eine monotone, ethnisch monotone Gesellschaft. Also ich stehe ja hier auch als Deutscher und bin ja also immer wieder in der Bredouille, dass ich mich rechtfertigen muss. Und das ist ja nicht nur ein Bevölkerungsanteil von 2 oder 3%, sondern von einem Viertel. Also das heißt, Deutschland hat keine Ressourcen außer Brain und Mindset. Und wenn so eine hinterherhinkende, auch glorifizierende, beschönigende Geschichtsbehandlung dafür sorgt, dass immer mehr potenziell guten Deutschen vor den Kopf gestoßen wird, weil sie sich in unseren bisherigen Narrativen nicht finden, dann spielen wir sozusagen mit der Zukunftsfähigkeit des Landes, weil wir haben Innovation und also Köpfe, wie gesagt, und wenn die sozusagen sich dann nicht voll entfalten können, weil sie sich, wir kennen alle Fremdzuschreibung, Selbstbeschränkung, wenn sie sich dann irgendwie denken, okay, ich gehöre nicht ganz dazu oder ich werde hier nicht so wirklich gefördert oder meine Potenziale werden nicht erkannt oder ich werde in diese oder jene Richtung verortet, dann schadet es natürlich erstmal so individuell gesehen diesen Menschen. Und harmlosesten Falle haben sie psychische Probleme, im schlimmsten Falle posten sie ihr letztes Video, sage ich jetzt mal hart formuliert, aus Syrien vom IS und sagen, okay, wenn mich das Land, in dem ich groß geworden bin, nicht akzeptiert, dann falle ich auf Leute, auf Menschenfänger herein, die mich sozusagen als einen der ihren ansehen. Aber gesamtgesellschaftlich, je stärker diese Bevölkerungsgruppe wächst, desto stärker müssen sich unsere Native ändern, dass diese Menschen sich mitgenommen fühlen. Sonst, wie gesagt, schießt sich Deutschland ins eigene Knie. Das ist die Idee dieser Ausstellung. Es geht sozusagen nicht nur um ökonomische, sage ich jetzt mal, Perspektivenangleichung im globalen Kontext, die durch koloniale Prozesse sehr ungleich geworden ist, sondern es geht auch um neue Narrative, um eine neue Identität zu schaffen. Letzter Satz vielleicht. Also es gibt keine Nation, die dauerhaft an ethnische Merkmale gekoppelt sein kann. Das ist natürlich ein Konstrukt, aber es hat sich so sehr verselbstständigt, dass wir alle mehr oder weniger in unseren Farbgefängnissen festhängen. Und der Rassismus war am Anfang vielleicht Geburtshelfer des Westens. Ich behaupte, dass das Nichtüberwinden von unterbewussten Rassismen, das muss nicht der offene AfD- oder Springerstiefel-Rassismus sein, dass die sich sonst zum Totengräber des Westens entwickeln. Vielen Dank. Thank you.